mehr wehtun. Aber ich weiß auch, und eins und zwei und drei, es geht vorbei. Es geht vorbei. Es geht vorbei. Und morgen ist das Schlimmste schon vorbei. Es geht vorbei. Es geht vorbei. Und morgen ist das Schlimmste schon vorbei. Weiß auch und